im Zusammenhang damit, dass extreme Menschenrechtsverletzungen von Australien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 20. Januar die Fragen von einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Laut dem jüngsten Bericht einer internationalen Menschenrechtsorganisation übt Australien ein hartes Bestrafungssystem gegen die terrorverdächtigen Kinder im Land aus und wendet die grausame Methode ihrer Erstickung mit Tränengas an. Und in den Flüchtlingslagern auf der Insel Manus von Papua-Neuguinea und in Nauru werden die Flüchtlinge und Asylbewerber brutal behandelt und beleidigt. Im Bericht wurde Australien hart kritisiert, dass seine Menschenrechtsverletzungen nicht anerkennt und die Abschaffung der Flüchtlingslager, was es versprach, versäumt. Die Menschenrechtsverletzungen von Australien sind Humanitätsverbrechen vom modernen Typ, das die Gräueltaten der faschistischen Henker im Konzentrationslager Auschwitz im Zweiten Weltkrieg in den Schatten stellt. Es ist selbstverständlich, dass es von allen Ländern und Völkern der Welt, die die Menschenrechte wertschätzen, verurteilt wird. Australien soll nicht versuchen, seine Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen, sondern der weltweiten Kritik Gehör schenken, die ganze Welt über die Situation in den Flüchtlingslagern informieren und die Verantwortlichen vor Gericht stellen. Anstatt sich zu bessern, wirft Australien auf der internationalen Menschenrechtsarena anderen Ländern die Menschenrechtsverletzung vor und redet von Sanktionen und Druck. Es erinnert an das Sprichwort: Ein Dieb schreit, haltet den Dieb. Australien, das die Menschenrechte schwer verletzt, bemüht sich darum, ein Mitglied des UNO-Menschenrechtsrates zu werden. Das ist eine Beleidigung der internationalen Menschenrechtskonventionen und eine schändliche Handlung, die den Namen der UNO beeinträchtigt. Australien soll vor allem mit seinen eigenen grausamen Menschenrechtsverletzungen sofort aufhören, bevor es von den Menschenrechtsproblemen anderer Länder spricht und böse Äußerungen darüber fallen lässt.